Ach, jetzt halte ich es aber nicht mehr länger aus. Au! Ach, das ist ja entsetzlich. Ich glaube, ich bin krank. Karl? Karl? Karl? Ah, das Protokoll über dieses Feuer bei Spiegelberg ist nur mit meiner Gehzeichnung gültig. Ich bin der Prokurist und nicht das Hotelzimmer in Oberstdorf. Karl, so wach doch mal auf. Hä? Was ist dann? Karl, sei doch so gut und mache mal Licht an. Ach, du bist es, Marieche. Du, ich habe eben geträumt, mir ist ein Scheck über 5000 Mark von einem Kerl aus der Hand genommen worden. Und auf einmal ist doch ein Schwan, ein richtiger Schwan, mit in meinem Büro rumgeschwommen. Ich dachte dem Schwan, hier habe ich nur mit meiner Gehzeichnung zu schwimmen, nicht? Und auf einmal sagt der Schwan... Aber jetzt erzähl mir doch nicht dein Träum, Karl. Die interessieren doch keinen Mensch. Komm, mach doch mal Licht. Doch. Das ist sehr interessant, der Traum. Der Schwan hat nämlich plötzlich... Mann, wie war denn das jetzt gleich? Ach, du hast mich jetzt ganz rausgebracht aus dem Traum, Mama. Ein netter Schwan war das. Hat genauso Blau-Blues angehabt wie du immer. Karl... Ich bin krank. Ach, wo, das träumst du. Ach, du weißt doch genau, Karl, dass ich gewiss nicht wehleidig bin. Jedenfalls nicht so wie du. Aber mich brennt's überall, als ob ich mit glühenden Nadeln gestochen werde. Ach, jo. Ich muss Entzündungen haben oder sowas. Ich spür's genau. Ach, ich hab den Schwan auch genau gespürt. Das sind Träume, Mama. Komm, du hast schlecht geträumt. Leg dich um und mach die Leute nicht verrückt. Woher sollst du dann Entzündungen haben? So mach doch wenigstens mal das Licht an. Ja, ja, no. Also, bitte. Ach, du liebes Gott, bisschen. Na, jetzt hast du die Lampe runtergeschmissen und die Birn kaputt gemacht. Jetzt ist, wo hast du dann nur dein Gedanke? Bei dem Schwan habe ich sie natürlich, wo dann sonst? Ich meine, wann schon mal ein Schwan in mein Büro kommt? Ach, Karl, es ist ein Kreuz mit dir. Mach doch wenigstens das große Licht an. Hallo, Mama, Papa, ist was passiert? Komm mal rein, Willi, komm rein. Mach Licht an. Der Baba hat die Nacht die Schlamp geliefert. Gott sei Dank, ihr seid noch am Leben. Ich hab den Knall gehört und deinen Krischen hab schon gedacht, der Papa ist von einem Einbrecher angeschossen worden. Was? Der Papa ist erschossen worden? Ja, ich bin erschossen worden. Also was ihr all für Idee habt, warum soll ich dann erschossen worden sein? Ach, hast du mich aber erschreckt, Willi. Also was ist das jetzt, Mama? Bist du krank oder nicht? Mama, bist du krank? Du großer Gott, hast du wieder deinen Herzanfall? Ach, was, Herzanfall? Nein, es ist was Ernstes. Ich hab so furchtbar Brenne überall, als ob es mich mit glühenden Nadeln stechen geht. Also guck doch mal deinen Arm, Mama. Da hast du ja so Blase drauf. Guck doch mal, wie furchtbar lauter Blase. Ein neben der Anne. Das werden die Masern sein. Ach wo, das wird Schallach sein. Ach, hört man doch auf mit Schallach. Zeig mal deinen Arm her. Da. Sieht eher aus wie ein Ausschlag. Zeig mal, wo du das sonst noch hast. Och, Karl, das kann ich doch hier nicht zeigen. Vielleicht sind's auch bloß Lois, Mama. Och, Willi, also sowas. Lois, in unserer Familie, du bist ja unverschämt. Ein Augenblick mal, Kinder. Jetzt, wo ich mir die Sachen näher angeguckt habe, dann muss ich euch leider etwas eröffnen. Lois sind das zwar nicht, aber Wanze. Karl, bist du bei uns in der Wohnung? Ja, also da könnt ihr noch so entrüstet sein, aber ich hab den Krieg mitgemacht, da werde ich schließlich wissen, was Lois bis und was Wanze bis sind. Wenn's Lois bis wären, da hätte ich übrigens schon längst selber mal Teil mitgeredet, aber die Wanze sind zum Glück nie an mich gegangen. Also Karl, in unserer Familie Wanze, das ist doch vollkommen ausgeschlossen. In der heutigen Zeit ist in keiner Familie nichts mehr vollkommen ausgeschlossen. Die Wanze habe vielleicht nicht das Schild an der Korridortür gelesen, dass sie hier beim Herr Prokurist Hesselbach sind. Ach, lass doch dein dummes Geschwätz, Willi. Mir habe doch kein Wanze, eben, es kann doch überhaupt nicht sein. Wanze darf ich ja nur mit der Gegenzeichnung vom Papa bei uns rein. So was Blödes, warum soll bei uns kein Wanze sein? Das ist doch ein ganz altes Haus, wo wir wohnen. Wer weiß, wo die Viecher herkommen. Meine Wohnung wird von mir so sauber gehalten, Gott sei Dank, dass sowas überhaupt nicht in Frage kommt. Und wann du auch behauptest, Karl... Ich behaupte gar nichts. Du hast gesagt, mir hätte Wanze. Mir nicht. Du hast drei. Na also... Zumindest hast du Wanzebiss, ne? Und viele müssen das gewesen sein, Papa. Guck doch nur einmal so zugerichtet, wie die Mama ist. Das müsse ja ganze Kolonne gewesen sein. Also, ich weigere mich zu glauben, dass wir Wanze haben. Na ja, dann ist ja alles gut. Du weichest dich und an mich gehen sie. Das ist ja alles in Butter, ne? Geh mal wieder schlafen. Ach, ich bin sowieso so müde und ich hab mich gar weg. Karl, das muss was anderes sein, der Ausschlag. Wenn du mir nicht glauben willst, Mama, dass das Wonsebiss sind, bitte, dann zeig ich mal dein Arm und meins welche sonstige Körperteile der Frau Bickelberg oder der Frau Knolle oben und die werden dir meine Diagnose bestätigen. Das sind Wanse. Das steht noch viel. Ausgerechnet die Frau Bickelberg oder die Frau Knolle. Dazu wärst du ja im Stand, dass in einer halben Stunde die ganze Stadt weiß, dass mir Wanse habe. Du hast Wanse. Ich nicht, möchte ich nur bemerken. Im Übrigen möchte ich aber jetzt weiterschlafen. Aber ich kann doch nicht. Also, wenn das jetzt wirklich Wanse wären... Da gibt's ja ganz einfach Mittel dagegen, no? Mama. Da brauchst bloß das Licht anzulassen, da lass es dich gehen. Licht können sie nicht vertragen. Aber ich vertrage das Licht auch nicht, Karl. Na, siehste, da habt ihr ja Barrierungspunkte. Du weißt doch ganz genau, dass ich bei Licht nicht schlafen kann. Ja, du musst das Licht eben ausmachen und warten, bis du gebissen wirst. Und dann musst du halt Jagd auf das Viech machen. So was anderes gibt's da eben nicht zu machen. Nicht? Also gute Nacht jetzt. Aber Karl, du wirst doch nicht schlafen können, wenn ich daneben Jagd auf Wanse machen muss. Ich kann schlafen. Mach dir bloß keine Sorge. Beim Militär habe manchmal 20 Mann wie die wilde Wansejacht gemacht, mitten in der Nacht. Nur ich habe ruhig geschlafen. Ich bin immun gegen die Wanse, verstehst du? Und gegen die Wansejacht auch. Im Gegenteil, da schlafe ich sogar besonders gut dabei. Es ist so behaglich gefiel, wenn man selber von so einer Sache nicht betroffen ist und die anderen Misses ausdunkeln. Los, Kinder, jetzt macht das ja wieder in euer Becken kommen. Da ist ein! Wo? Im Knopfloch von der Mama in ihrem Deckbett. Oh, die wird gleich erledigt. Schau nicht auf das weiße Bett so, ich will ja, also du bist doch... Ach, stimmt. Ach, so sieht die also aus. Hm. Ach, ich bin ja noch ganz weg. Das kann ich ja überhaupt noch nicht glauben. Wo ich doch immer so gut putz und wo mir doch die Wohnung schon so viele Jahre habe und nie hatte man Wahnsinn, nie. Wie kommt man sich dann da jetzt auf einmal vor? Wir sind doch anständige Leute, sind mir doch. Und jetzt Wahnsinn. Das ist aber wirklich ein schlimmerer Schlag für mich als die ganze Schmerze. Herrschaft, mir müsse dieser Tatsache bzw. denen Wanse ins Auge blicken, nicht wahr? Natürlich muss etwas unternommen werden, ist ja ganz klar. Ich kann ja als Prokurist einer solchen bekannten Firma nicht dulden, dass in meiner Wohnung Wanse. Na, dann unternimm doch schon was. Na, alles zu seiner Zeit. Was soll ich dann jetzt unternehmen? Moi, früh sofort. Das wird sich schon finden. Aber jetzt wird erst einmal geschlafen, nicht? Ich bin so müde, hat gerade so einen interessanten Traum. Also das Licht außen auf die Seite gelegt. Ich will mal sehen, ob ich den Anschluss an den Schwan wieder kriege. Der Papa als Lohngrin. Anschluss an den nächsten Schwan um 12.42 Uhr. Quatsch. Mich interessiert das nur, wie der Schwan in mein Büro kommt. Ist doch interessant, sowas. Ja, freilich. Also, ich kann in dem Bett nicht bleiben. Das ist ja entsetzlich. Habt ihr dann auch etwas gemerkt bei euch, Kine? Nein, Mama. Wir sind vollkommen ungezieferfrei, Mama. Ach Gott, was mach ich dann bloß? Du bist wirklich rücksichtslos, Karl. Ich werd ja kurz und klein gebissen von denen Biester, wann ich mich wieder umlege. Ja, was willst du dann? Ich kann doch auch nichts machen. Weißt du was, Mama? Du schläfst in meinem Bett und ich schlaf hier beim Papa. Mir mache so ein paar Wanse-Bisnicks aus. Und außerdem, der Papa sagt doch immer, ein junger Mensch muss die Welt kennenlernen. No, fang ich halt mit der Wanse an. Och, Willische, das wäre aber sehr lieb von dir, wenn du das du tust. Und weißt du, vielleicht tun sie dir auch nichts, wie beim Baba. Aber an mich, da scheinen sie ja besonders gern dran zu gehen. Na ja, also dann hopp, nicht wahr, dann geh du nieber und der Willi legt sich hier ins Bett. Also fort, jetzt nichts wie los. Also gut, ich schlaf beim Willi in sein Bett, gell? Ja, aber Mama, es wäre doch vielleicht ganz gut, wenn du dich vorher noch im Badezimmer entwanset hättest, damit du nicht bei mir einschleppst. Oh, wahrhaftig, das wird nötig sein. Also, dass sowas mal in unserer Familie vorkommen könnte, ist Anneliese. Ja. Gib mir meinen Morgenrock. Ja, dreh dich mal schnell rum, Willi, dass ich aus dem Bett komme. Ja, Mama. So. Also leg dich in mein Bett, Willische, gell? Hoffentlich geht dir es besser wie mir. Also wird jetzt das Licht bald ausgemacht oder nicht? Rücksichtslosigkeit ist das, wäre hier so ein paar Wanse. Ja, ja, ja. Gott, ist der Mann verroht durch den Krieg. Wir gehen ja schon. Ja, dann geht komm, mal. Annelies. Ja, komm. Schlaft gut. Ja, schlaft auch. Ich mach's Licht aus. Nacht, Mama. Du, Papa. Ach, Gott sei Dank. Na ja, also. Hä? Sag dann? Doch mal. Wie kommt dann das eigentlich, dass die Wanse an die eine Leute drangehe und an die andere nicht? Ja, bei der Wanse da scheint so eine Art Speisekatze geben, ne? Auf der mir draufstehen, verstehst du? Ja. Aber wir werden scheinbar verschieden bewertet. Ich stehe bei denen ganz hinne. Mich bestellt keiner. Hast aber Glück, du. Und auf den anderen, ne? Da sind sie wieder so scharf, dass sie alles andere liegen lassen. Aber natürlich, wenn sich ihr Lieblingsgerichte verdricken, ne, da gehen sie der Not gehorchen, da an die zweitklassische Beute dran. Im Feld, da haben wir immer so ein paar Wannsematadoren gehabt, weißt du. Wenn die in unserer Boot geschlafen haben, dann waren die anderen vollkommen unbelästigt. Die Wannse, die haben sich auf die gestürzt, ne? Die haben sich wie der Teufel auf die arme Seele, haben sich vollkommen auf die konzentriert. Aber wenn dann die Unglücksraber mal nicht da waren, ne, da sind die Wannse natürlich auch an die anderen gegangen. Mhm. Bloß an mich. An mich sind sie nie gegangen. Demnach bist du für die Wannse so eine Art Biffstück letzter Geh. Papa. Hey, Gott sei Dank. Ja, mich wollen sie nicht, weißt du. Übrigens, Licht und Kälte können sie nicht vertragen, verstehst du? Ja. Da krabbelt es ja weg. Aber wenn eine Zeit lang das Licht aus ist, nicht, und die Bettwärme hat sich wieder entwickelt, da riechen die, wo das beste Opfer ist, nicht, und kommen mit Todsicherheit... Au. Was ist denn das? Au. Ja, schafft noch einmal, was ist denn das? Eben hat es mich erst am Arm gebiegt und jetzt am Bein... Du, die sind an mir! No, ich spür gar nichts, Papa. Also, wenn sie jetzt schon an dich geht, dann muss ich ja für die Wanze so eine Art magenfreie Reichsmark-Eintopf sein. Naja, also, gute Nacht, Papa. Was heißt denn gute Nacht? Au! Mach mal das Licht an, Billy. Das ist ja nicht zum Aushalten. Au! Da krabbelt sie. Siehst du? So. Die wäre erledigt. Und da, da auch. Gewitter noch. Los, Dorf! Als Dorf. Geh mal hinaus. Gucken wir schnell die Mama. Ja, Papa, sofort. Mama! Mama, komm doch mal schnell! Der Papa hat Wanze! Ist doch okay. Ui, da ist auch ein! Los, Truff! Ach, Kalle, was ein riesen Blutfleck! Was brillt er dann so durch die Wohnung? Gerade war ich mit Mio Not beim Einschlafen. Was wollt er dann? Mama, wir haben Wanze! Na ja, das wissen wir ja, Karl. Ja, aber jetzt gehen sie auch an mich! Also, das ist doch eine unglaubliche Unverschämtheit! Schon wieder was passiert, Mama? Ach nein! Du Papa ist bloß auch gebissen worden. Oh. Bloß? Mama, ich muss schon sagen, du bist herzlos. Ungefühlskalt. Jawohl, guck mal hier. Drei furchtbare Bisse habe ich gekriegt. Und du sagst bloß und willst schlafen. Drei? Ich habe über 100 gehabt, ehe ich mich überhaupt nur getraut habe, dich zu wecken. Aber das waren bestimmt nicht so Biss wie mein. Guck mal hier. Das Riesenvieh, was man da erlegt habe, was mir dessen Blut abgezappt hat. Ach, aber doch nicht aufs Bettuch. Ich sei dir dann verrückt. Ja, was willst du dann jetzt, Mama? Willst du 20 Jahre oder saure Bettücher? Das Bettuch, das kannst du in die Wäsche geben. Das wird schon wieder hinausgehen. In die Wäsche? Das kann ich doch nicht in die Wäsche tun, in die Wäschküche ohne. Das muss ich heimlich hier oben auswäschen. Wäschküche, so was Dummes, damit ja gleich alle Leute sehen, dass mir Wanze haben. Ach, es ist furchtbar. Und gestern habe ich erst frisch bezogen. Ach, das ist doch alles Nebensache. Jetzt muss unverzichtlich was geschehen. Warum muss dann auf einmal jetzt etwas geschehen? Vorhin, wie sie dich nicht gestochen haben, da muss nichts geschehen. Und dabei bin ich viel mehr verstochen. Ja, eben deswegen muss was geschehen, ne? Damit ich nicht auch so verstochen werde wie du. Die Wanze müsse sofort ausgerottet werden. Auf zum fröhlichen Jahren. Da ist ein, da ist schon wieder ein. Die läuft an den Kopfkeil. Pass doch auf, heb doch mal den Kopfkeil weg, Annelies. Huch, ne, ich ekel mich. Ach, so was Blödes. Ja, hier, guck doch mal, Kell in den Matratze fallen. 1, 2, 3, 7. Kell, das sind doch mindestens, war nicht noch mehr, du. Huch, wie der sie verquetscht. Ach, Willi, nimm doch wenigstens ein Stück Papier, doch nicht mit der bloßen Hände, du Ferkel. Nee, ich doch kann mal da gar nicht hin. So kriegst du. Ach, mach doch nicht so ein Gedäß wie den ein paar Wanze. Wer macht denn hier Gedäß? Du machst Gedäß. Ich mach Gedäß. Aber schnell auf sie einkreise von alle Seiten wie der Giuliano. Aber doch nicht auf der Matratze verquetscht. Och, Willi, die Flecke gehen doch nie mehr raus. Oh, was auf so Kleinigkeiten, da kann doch bei einer Einkreisung von einer sizilianischen Räuberbande auch kein Rücksicht genommen werden. So, da, Willi, da. Auf, jawohl, so. Papa, da, ui, Kelle, was ist die Fett, du? Ach, ich kann das Knackse gar nicht hören. Oh, nett, Willi, die Flecke. Jetzt wart's du erst, bis du ein Stück Papier geholt hast. Ach, Mama, jetzt hast du die Einkesselung aufgerissen. Jetzt fließe an die Wand und ziehe sich auf die Ritz zurück. Schnell drauf, so, Abschuss, Volltreffer, da, da, die laufen alle in die Wandritz. Papa, die laufen in die Wandritz. Hier, die Ritz da. Ja, die geht ganz tief in die Wand. Nein, ich sag's doch. Muss ich mir denn immer noch die Ohren und die Augen zuhalten oder seid ihr endlich fertig? Ja, kannst aufmachen, Zimberlis. Die Verbrecher haben sich in ihr Schlupfwinkel zurückgezogen. Na ja, man habe aber, warte mal, 1, 2, 3, 8 Stück haben wir gut erledigt. Ein noch. Ist noch irgendwo ein. Ach wo, die sind alle in den Ritz. Halali, halalali, die Jagd ist aus. Kämpfst du spät, Mama, mit deinem Papierchen? Ja, also das war eben Hesselbachs wilde, verwegene Jagd.